Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Johannes Gutenberg, der Siegeszug des Buches von Ulrike Beck. Mainz im Jahr 1450. Das Leben in der bedeutenden Handelsstadt geht seinen gewohnten Gang. Es herrscht emsiges Treiben. Die Kaufleute machen ihr Geschäft mit wertvollem Tuch aus den Webereien, das über den Rhein verschifft wird. Aus den Werkstätten ist das Sägen der Schreiner und das Klopfen und Hämmern der Goldschmiede zu hören. Niemand ahnt, dass in einer kleinen Werkstatt mitten in der Stadt gerade jemand dabei ist, eine Erfindung auszuprobieren, die später als Erfindung des Jahrtausends in die Weltgeschichte eingeht. Den Buchdruck. Der Mann ist den Mainzern als Henne-Gänsfleisch bekannt. Er ist ein Tüftler und Geschäftsmann und nennt sich selbst Johannes Gutenberg. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der schwarzen Kunst. Woran er genau arbeitet, daraus macht er ein großes Geheimnis. Daher wissen nur wenige Eingeweihte, wie spektakulär das ist, was jetzt passiert. In der Werkstatt steht bereit, was der Meister braucht, um die allererste von zigtausend Seiten zu drucken. Die hölzerne Druckerpresse, Setzkästen, in denen Buchstaben aus Metall bereit liegen, Papier und der lederne Handballen, um die Druckerschwärze aufzutragen. Es kann losgehen. Es herrscht atemlose Spannung, als die Setzer und Drucker unter den Argusaugen Gutenbergs beginnen, die einzelnen Buchstaben, gegossen aus Blei, Zinn, Antimon und Kupfer, dem Setzkasten zu entnehmen. Dann fügen sie in einem Winkelhaken, einer Art Schiene, gleichmäßig zu einer Zeile zusammen. Das ist nicht einfach, denn die Buchstaben, die Lettern, sind spiegelverkehrt. Und spiegelverkehrt müssen sie die Zeile gestalten. Sie sind gut darin, haben die Abläufe schon oft geübt. Daher wissen sie, dass jetzt die Zeilen auf dem Setzschiff, einem Holzbrett, zu einer ganzen Seite zusammengelegt werden. So entsteht langsam der Satzspiegel, den sie fixieren müssen, damit nichts verrutscht. Jetzt noch die Abstände zwischen den Zeilen, den Durchschuss korrigieren und fertig ist der Satz. Die Form für eine Seite bedruckten Papiers. In diesem Moment kommt der halbkugelförmige Lederballen ins Spiel, mit dem der Geselle den kompletten Satz mit einer Druckerschwärze aus Lampenruß, Leinöl und Eiweiß einfärbt und so in die Presse legt. Fehlt nur noch das Papier, das ganz leicht angefeuchtet in den Deckel der hölzernen Presse eingespannt wird. Gutenberg persönlich schiebt den Satz und das Papier im Deckel in einer Art Schublade, dem Wagen, in die Presse. Diese Presse ist seine Erfindung. Er hat lange herumexperimentiert, hat schließlich eine Weinpresse für seine Zwecke umgebaut. Jetzt wird sich zeigen, ob seine Erfindung wirklich taugt. Gutenberg bewegt den Druckpengel, den Hebel der Presse, und drückt damit die Druckplatte fest auf das Papier. Henne-Gänsfleisch, genannt Gutenberg, nimmt die Seite aus der Presse. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Er ist mit dem Resultat zufrieden. Seine Erfindung funktioniert. Nach jahrelangen Experimenten hat er sein Ziel erreicht. Er ist in der Lage, Bücher zu drucken. Mit einer Technik, die so perfekt ist, dass sie bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert die gängige Methode bleiben wird. Doch was hat Johannes Gutenberg angetrieben, dass er zum Vater der Massenkommunikation wurde? Warum war es sein Ziel, Texte in großer Auflage drucken zu können, damit Wissen und Bildung jedermann zur Verfügung steht? Wer ist dieser Mann, der in die Mediengeschichte eingeht und 550 Jahre später zum Man of Millennium, zum Mann des Jahrtausends gewählt wird? Diese Fragen kann uns der Buchwissenschaftler Professor Stefan Füssel beantworten. Er ist Inhaber des Gutenberg-Lehrstuhls in Mainz und einer der profiliertesten Gutenberg-Forscher. Wenn wir uns heute ein Bild von Johannes Gutenberg machen wollen, dann ist das ausgesprochen schwierig, weil wir haben kein authentisches Porträt von ihm aus dem 15. Jahrhundert. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit. Wir können von den Taten oder den Werken, die er uns hinterlassen hat, rückschließen. Wir können erfahren durch die Dokumente aus seiner Lebens- und Erfindungsgeschichte, dass er sicherlich ein sehr gewiefter Tüftler gewesen ist, ein experimenteller Handwerker, also vielleicht auch ein innovativer Erfinder, auch ein Kaufmann, um da ein Geschäft herauszumachen und dann das auch gut zu vermarkten. Gutenbergs Geschichte beginnt in Mainz. Als er hier um das Jahr 1400 zur Welt kommt, ist die Stadt eine reiche Handelsmetropole mit 6000 Einwohnern. Mainz ist seit Jahrhunderten Sitz des Erzbischofs. In der Stadt gibt es 40 Kirchen und einen mächtigen Dom, der die windschiefen Häuser und Höfe überragt. Johannes' Eltern leben nicht weit vom Dom entfernt, in einem zweistöckigen Gebäude in der Schustergasse Ecke Christophorusstraße, dem Hof zum Gutenberg. Der Vater Friedrich, Friele genannt, entstammt der alteingesessenen Mainzer Familie Gänsfleisch zur Laden. Die Familie gehört zur Oberschicht der Stadt, den Patriziern, die seit Generationen das Sagen haben. Die Gänsfleischs haben sogar ihr eigenes Wappen, einen Bettelmönch mit Zipfelmütze. Gutenbergs Mutter Else Wierich ist die Tochter eines Kaufmanns oder Krämers, wie man sagt, und ebenfalls nicht unvermögend. Im nahegelegenen Städtchen Eltville, auf der anderen Seite des Rheins, besitzt ihre Familie einige Häuser. 1386 heiratet sie Friele Gänsfleisch zur Laden, der bereits eine Tochter aus erster Ehe hat, Patze. Die beiden bekommen 3 Kinder, 2 Jungen und ein Mädchen, Friele, Henne und Else. Komm, komm, fang mich doch! Johannes hat also einen älteren Bruder und eine kleine Schwester. Genau wie sein Vater oder Bruder so gut wie nie Friedrich genannt werden, wird auch er nicht Johannes genannt, sondern auf gut mainzerisch Henne oder Hennchen. Er heißt damals auch nicht Gutenberg, sondern nach dem Geschlecht der Familie Gänsfleisch zur Laden. Erst 19 Jahre später geht er dazu über, seinen Wohnort als Namen anzunehmen, was im 15. Jahrhundert nichts Außergewöhnliches ist. Komm, ja, du kriegst mich eh nicht. Henne Gänsfleisch wächst gemeinsam mit seinen Geschwistern im Gutenberghof auf. Er genießt eine sorgenfreie, unbeschwerte Kindheit, unternimmt Streifzüge durch die Stadt, kommt vorbei an den vielen Goldschmieden, an deren Fenstern er sich vielleicht öfter die Nase platt drückt, falls er nicht hineingebeten wird, um die feine Arbeit der Meister aus der Nähe zu bestaunen. Oder zuzuschauen, wenn sie Gold einschmelzen. Ah, Henne, wieder Zeit für einen Besuch? Ja, Meister, wenn ich zusehen darf? Aber natürlich, nur zu. Als Sohn aus gutem Hause hat Henne das Vorrecht, eine Schule zu besuchen und lesen und schreiben zu lernen. Das können zu seiner Zeit nur wenige. Doch seine Eltern eröffnen ihm die besten Chancen und schicken ihn auf eine Klosterschule in das 5 Kilometer entfernte Stift St. Viktor im Süden der Stadt. Hier lernt Henne auch Latein. Wie alle anderen Jungen muss er sich erstmal Vokabeln und die Grammatik mit der Hand aufschreiben, bevor er sie lernen kann. Denn Schulbücher gibt es nicht. Laudo, laudas, laudat, laudamus. Henne Gänsfleisch lernt fleißig, kann aber die Schule ab dem August 1411 erstmal nicht weiter besuchen. Schuld daran ist ein Streit zwischen den Zünften der Handwerker und den Patriziern, der in der Stadt entbrannt ist. Die Handwerker fordern, dass auch die Patrizier Steuern und Zölle bezahlen sollen, genau wie sie. Doch die alteingesessenen Geschlechter der Stadt, die in Mainz die Alten genannt werden, sehen es überhaupt nicht ein, freiwillig auf ihre Privilegien zu verzichten. Aus Protest verlassen über 100 Patrizierfamilien kurzzeitig die Stadt. Unter ihnen ist auch die Familie Gänsfleisch, die ins 30 Kilometer entfernte Eltville zieht. In ein Haus an der Ringmauer, das Hennes Mutter geerbt hat. Der Umzug ist für die Familie also kein Problem. In den folgenden Jahren sind die Gänsfleischs wegen Krawallen in Mainz immer wieder gezwungen, in ihr Domizil in Eltville auszuweichen. Eltville ist nicht der schlechteste Ort für ein kurzzeitiges Exil. Der Erzbischof von Mainz hat hier seinen Wohnsitz und es gibt die Gemeinschule der Peterskirche, die Henne besuchen kann. Laudabo, Laudabas, Laudabat, Laudabamus, Laudabatis, Laudaband. Fertig. Henne ist ungefähr 18 Jahre alt, als ihn sein Weg zum ersten Mal raus aus seiner gewohnten Umgebung führt, nach Erfurt, wo er sich im Sommer 1418 an der Universität als Johannes de Alta Villa einschreibt. Professor Stefan Füssel. Da sollte man vielleicht dann gleich erläutern, Erfurt hörte damals zur Erzdiözese Mainz. Insofern schickten begüterte Eltern ihre Söhne dann nach Erfurt zum Studium. Da ist ein Johannes de Alta Villa. Das ist ein Johannes aus Eltville. Nun haben wir nichts anderes als den Hinweis, dass ein Johannes aus Eltville zum Studium dort war. Es passt aber zeitlich sehr gut. Der Name Johannes kommt allerdings relativ häufig vor. Aber wir wissen ja schon aus der lateinischen Bibel, die er gesetzt hat, dass er extrem gut Latein und lateinische Grammatik gekannt haben muss. An der Universität Erfurt genießt Gutenberg vermutlich das fröhliche Studentenleben. Er studiert an der sogenannten Artistenfakultät, an der die 7 freien Künste gelehrt werden. Also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Astronomie, Mathematik, Arithmetik und Musik. Kurz bevor er im Wintersemester 1419-1420 als Baccalaureus seinen Abschluss macht, erreicht ihn im Herbst 1419 eine traurige Nachricht. Sein Vater ist gestorben, Friedrich Gänsfleisch. Er hinterlässt seiner Frau und den Kindern ein reiches Erbe, auf das allerdings auch die Tochter aus seiner ersten Ehe Anspruch erhebt, Patze Blashoff. Es kommt zum Prozess, bei dem Gutenberg, sein Bruder und der Mann seiner Schwester Else gemeinsam gegen die Forderungen ihrer Halbschwester Patze streiten. Wie der Prozess ausgegangen ist, wissen wir leider nicht. Fest steht, Gutenberg erhält seinen Anteil aus dem Familienvermögen. Dafür hat der Vater schon zu seinen Lebzeiten gesorgt, indem er Geld für seine Kinder angelegt hat, das nun als Leibrente, also als Unterhalt, regelmäßig ausgezahlt wird. Lange Jahre kann Johannes von diesem Geld sorgenfrei leben. Nach dem Tod des Vaters und der Promotion an der Universität Erfurt verliert sich plötzlich seine Spur. Niemand weiß, wo Johannes Gutenberg sich genau aufhält, womit er sich beschäftigt oder welchen Beruf er ausübt. 1428 soll er in Mainz gesehen worden sein, als ihm zusammen mit seinem Bruder eine Leibrente übertragen wurde. Wahrscheinlich hat er danach die Stadt verlassen, wegen der erneuten Auseinandersetzungen mit den Zünften. Doch spätestens 1430, als der Mainzer Erzbischof Konrad im Zunftstreit mit einem Sühnevertrag der sogenannten Rachtung schlichtet, hätte Gutenberg in die Stadt zurückkehren können. Doch er taucht in Mainz nicht auf. Selbst als 1433 seine Mutter stirbt, lässt er sich nicht blicken. Wo steckt er? Die Spur führt nach Straßburg. Die Stadt ist im 15. Jahrhundert eine bedeutende Handelsmetropole, führend im Glockenguss und in der Herstellung von Papier, das heiß begehrt ist. Papier ist in Europa nämlich erst seit wenigen Jahren auf dem Markt. Die Technik, Papier zu gewinnen, wurde am anderen Ende der Welt entwickelt, in China. Dort werden bereits seit dem 2. Jahrhundert Lumpen, also alte Stoffreste, aufgekocht und zu Papier weiterverarbeitet. Es hat über 1000 Jahre gedauert, bis das Papier über den Handelsweg der Seidenstraße auch in Europa bekannt wird. Eine Sensation. Bis dahin ist es im mittelalterlichen Europa üblich, auf Tierhäuten zu schreiben, auf Pergament. Das ist aber sehr teuer, weil allein für ein 1000-seitiges Buch wie die Bibel 150 Lämmer oder 75 Ochsen geschlachtet werden müssen. Papier lässt sich sehr viel günstiger und in größeren Mengen herstellen. Die erste Papiermühle wird 1392 in Nürnberg errichtet. Eine weitere steht vor den Toren Straßburgs. 25.000 Menschen leben im Jahr 1434 in Straßburg. Unter ihnen seit geraumer Zeit auch ein Johannes Gutenberg. Der jetzt hier zusehen kann, wie das Wahrzeichen der Stadt gebaut wird, das Straßburger Münster. Die riesige gotische Kirche, die über Jahrhunderte das höchste Gebäude der Welt sein wird. Die Stadt wimmelt nur so vor Handwerkern, die Glocken gießen, Kirchenfenster herstellen und das Gestühl für den Dom schreinern. Für jemanden, der sich für die Verschmelzung verschiedener Metalle, also Legierungen, Papier oder Gravierungen interessiert, ist es der beste Ort, um sich inspirieren zu lassen. Gutenberg sitzt sozusagen an der Quelle. Für die Zeit war Straßburg wirklich tatsächlich ein Geschäfts- und Handels- und Entwicklungszentrum. Und hier waren zum Beispiel sehr viele Glockengießer, die experimentiert haben. Und auch der Glockenguss ist einmal von der Legierung und dann aber auch mit der Beschäftigung der Schrift besonders wichtig, weil auf jeder Glocke ist im unteren Bord ein Text eingraviert. Und da steht dann der Segensspruch. Und wir hatten Glasmaler und Glaskünstler. Und dieses Glas wurde gegossen, wurde geschmolzen und wurde in Blei gerahmt und gefasst. Das heißt, wir haben sehr viele Handwerker, sodass wir feststellen können, hier war die richtige Umgebung für Johannes Gutenberg, mit der er experimentell arbeiten konnte. Im März 1434 lässt sich nicht mehr verheimlichen, dass Gutenberg nun in Straßburg lebt und offensichtlich in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Was nicht verwunderlich ist, denn die Stadt Mainz weigert sich, ihm eine Rate aus seinem Erbe auszuzahlen. Es geht um viel Geld, um ganze 310 Gulden. Heute wären das ungefähr 100.000 Euro. Sehr viel Geld. Geld, das Gutenberg braucht, um seinen kostspieligen Lebensunterhalt zu finanzieren. Da trifft es sich ausgezeichnet, dass gerade der Mainzer Stadtschreiber Nikolaus Wörstadt in Straßburg ist, um über den Handelsaustausch und Geldverkehr zwischen beiden Städten zu verhandeln. Gutenberg sieht eine gute Gelegenheit, um an sein Geld zu kommen. Was geht hier vor? Kurz entschlossen lässt er Wörstadt verhaften und in den Schuldturm werfen. Ich protestiere! So lange, bis der schwört, die 310 Gulden an Gutenbergs Cousin Arnold Geldhus auszuzahlen. Der Fall wird aktenkundig. Gutenberg muss sich schriftlich erklären. Ich, Johann Gänsfleisch der Junge, genannt Gutenberg, kunde mit diesem Brief. Als die ehrsamen und weisen Bürgermeister und der Rat der Stadt Mainz sich mir laut meinen Briefen verpflichteten, mir jährlich Zinsen und Renten zu geben, auch, dass ich sie mag angreifen, bekümmern und pfänden, falls sie mir nicht bezahlen könnten. Darum habe ich in meiner Notdurft Herrn Niklaus Wörstadt, den Stadtschreiber von Mainz, greifen lassen und dieser hat mir gelobt, dass er mir die zustehenden 310 rheinischen Gulden bis Pfingsten meinem Vetter Geldhus im Hof zu Lamparten in Oppenheim aushändigen werde. Auch bekenne ich mit diesem Brief, dass der Meister und Rat der Stadt Straßburg geraten haben, dass ich Ihnen zuliebe den Herrn Niklaus, den Stadtschreiber, freigeben und der 310 Gulden ledig gesprochen habe. Datum vom Sonntag nach St. Gregorientag, anno 1434. Eine drastische Aktion, die für Gutenberg, dank seines diplomatischen Einlenkens, kein Nachspiel hat. Er lässt Wörstadt wieder frei und bekommt seine 310 Gulden. Fortan bezahlt die Stadt Mainz wieder regelmäßig seine Leibrenten aus. Das Geldproblem ist somit vom Tisch. Vorerst. Gutenberg wohnt nicht im Zentrum Straßburgs, sondern hat sich vor den Toren der Stadt niedergelassen, in St. Arbogast, benannt nach dem Kloster des Benediktinerordens. Hier hat er sich ein kleines Haus gemietet. Er kann es sich sogar leisten, einen Diener anzustellen, Lorenz Baldeck, der fortan mit seiner Frau Gutenbergs Haushalt führt. Johannes gilt als wohlhabender und angesehener Mann, der einen guten Umgang pflegt. Seine Freunde sind selbstverständlich Patrizier aus der Oberschicht, wie er selbst. Nur, dass sie hier in Straßburg Konsthofler heißen. Ah, da sind sie ja. Es ist mir eine Ehre. Gutenberg ist ein geselliger Mann, der gerne Wein trinkt, feiert und ausreitet. Bei gemeinsamen Ausflügen mit seinen Freunden lernt er immer mehr von der schönen Umgebung kennen. Er will hier gar nicht mehr weg. Was auch daran liegt, dass es seit Neuestem eine Frau in seinem Leben gibt. Ennelin. Sie heißt Ennelin zu der eisernen Tür. Ennelin ist vornehmer Herkunft, gebildet und weiß sich zu benehmen. Eine gute Partie also. Komm mit, Henne. Mit ihr verbringt Gutenberg viel Zeit, genießt die gemeinsamen Gespräche und Spaziergänge. Er ist jetzt über 30 Jahre alt und es ist durchaus nicht zu früh, auch mal ans Heiraten zu denken. Wird Ennelin die Frau an seiner Seite? Eine ganze Weile sind die beiden ein Paar. Ganz offensichtlich ist Gutenberg sehr verliebt. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum er Ennelin keinen Antrag macht. Doch immer mehr Zeit verstreicht, ohne dass sich die beiden verloben. Meint er es doch nicht so ernst? Nicht nur Ennelin wird langsam nervös. Auch die Geduld ihrer Mutter ist erschöpft. Im Jahre 1437 ziehen die beiden vor das bischöfliche Hofgericht in Straßburg und verklagen Gutenberg wegen eines gebrochenen Eheversprechens. Die Frage vor Gericht lautet, ob Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg, Ennelin zu der eisernen Tür einen Antrag gemacht hat oder nicht. Ruhe! Wir rufen auf den Schuhmacher Klaus Schott. Als Zeuge ist Klaus Schott geladen, ein Schuhmacher, der in Straßburg der Schottenlavel genannt wird. Ich kann sagen, dass ich den Herrn Gutenberg zusammen mit dem gnädigen Fräulein gesehen habe, in, so wage ich zu sagen, eindeutiger Pose. Ruhe! Ruhe! Eine belastende Aussage, bei der Gutenberg der Kragen platzt. Vor dem Hofgericht beschimpft er Schott. Sie sind ein armer, notdürftiger Mensch, der mit Lügen und Trügen ein schnödes Leben führt. Also, das verbiete ich mir. Nun hat Gutenberg eine zweite Klage am Hals, wegen Beleidigung. Nach einigem Hin und Her wird er zu einem Bußgeld verurteilt. 15 Gulden muss er an Schott bezahlen. Wie der Prozess wegen seines angeblich gebrochenen Eheversprechens ausgeht, ist nicht überliefert. Vermutlich wurde die Klage mangels Beweisen abgewiesen. Ennelin ist nicht als die Frau an Gutenbergs Seite bekannt geworden. Warum er unverheiratet blieb, bleibt ein Geheimnis. Vielleicht, weil er mit ganz anderen Dingen beschäftigt war. In seinem Haus in St. Arbogast hat sich Gutenberg eine Werkstatt eingerichtet, in der er als Handwerksmeister arbeitet und 1437 einen Lehrling einstellt, Andreas Drizehn. Ein begüterter Straßburger, der allerdings keinen Lohn für seine Arbeit bekommt, sondern, ganz im Gegenteil, Gutenberg dafür bezahlt, dass er ihm wertvolle Kenntnisse beibringt. Doch was für ein Gewerbe ist es, das Gutenberg im Laufe der Jahre mit einer solchen Präzision erlernt hat, dass er plötzlich ein Meister ist? Noch dazu, obwohl er keiner Handwerkszunft angehört. Professor Stefan Füssel? Da ist immer wieder spekuliert worden, dass er möglicherweise ein Goldschmied gewesen sei. Die Kenntnisse, die ein Goldschmied mitgebracht hat, die waren ihm offensichtlich sehr vertraut, weil das zu den Grundvoraussetzungen der neuen Technik gehörte, nämlich in einen Stahlstab auf der Spitze Buchstaben seitenverkehrt einzugravieren. Bei Gutenberg lernt Andreas Tritzen die hohe Kunst, Gold und Edelsteine zu polieren. Und noch viel mehr. Der Meister ist nämlich auch Kaufmann und Erfinder. Und deshalb wittert er ein gutes Geschäft, als er von einem großen Ereignis hört, das demnächst bevorsteht. Die Wallfahrt nach Aachen. Alle 7 Jahre findet sie statt. Die nächste soll 1439 sein. 100.000 Gläubige werden dann nach Aachen pilgern. Im Aachener Dom sind Reliquien der Christenheit aufbewahrt. Reliquien, das sind Gegenstände religiöser Verehrung, die meist aus dem persönlichen Besitz von Heiligen stammen. In Aachen sind 4 der wichtigsten ausgestellt. Das Kleid der heiligen Maria, die Windeln von Jesus, das blutgetränkte Leichentuch Christi und das Tuch, in dem der abgeschlagene Kopf Johannes des Täufers eingehüllt war. Wer die Reliquien berührt oder ansieht, spürt sofort ihre heilsbringende Wirkung. Davon sind die Gläubigen im 15. Jahrhundert überzeugt. Und deshalb strömen so viele Menschen zur Wallfahrt, dass sie die Reliquien selbst meist nur aus der Ferne sehen. Wer nicht in der Nähe der Turmgalerie des Domes steht, wo die Bischöfe die Heiligtümer in die Höhe halten, hat keine Chance, einen Blick zu erhaschen. Um wenigstens die Strahlen der segensreichen Aura einzufangen, benutzen deshalb viele Pilger einen Spiegel, den Heilsspiegel. Spiegel gibt es noch nicht sehr lange und ihre Herstellung ist aufwendig. Gutenberg selbst hat so einen Spiegel schon mal bei einem Händler am Straßburger Münster gesehen. Jetzt macht er sich dran, in seiner Werkstatt sehr viele davon herzustellen. 100.000 Gläubige. Sie werden sich glücklich schätzen, einen Spiegel für ihr Seelenheil zu besitzen. Er beginnt zu experimentieren, doch merkt schnell, das kann er nicht alleine schaffen. Erstens braucht er Geld, um Blei, Zinn und Quecksilber für die Spiegel zu kaufen. Zweitens bräuchte er ein Gerät, mit dem sich die Pilgerzeichen schneller in die Rähmchen stanzen lassen, eine Presse. Und drittens braucht er Leute, die sich mit Legierungen, dem Verschmelzen verschiedener Metalle, auskennen. Wir wissen, dass er sich andere Handwerke in Straßburg dazugeholt hat. Er hat sich zum Beispiel einen Drechsler, also jemand, der mit Tischlerarbeiten als Schreiner arbeitet, dazugenommen, weil er ganz offensichtlich experimentiert hat mit der hölzernen Presse. Und er hat sich Personen dazugenommen, die sich mit den modernen Techniken, die wir heute Chemie nennen würden, beschäftigen, nämlich wie man Legierungen herstellt. Und hier musste man mit Quecksilber, mit anderen Stoffen experimentieren, vor allen Dingen aber auch mit Blei, weil es war auch an der Stelle wiederum Blei das wichtigste Material, was man hatte. Also alles hochexperimentelle Verfahren, bei denen handwerkliches Geschick braucht, aber man konnte keine Ausbildung als Chemieassistent oder Vergleichbares zu der Zeit schon erwerben. Gutenberg kennt ein paar einflussreiche Persönlichkeiten in Straßburg und Umgebung, die recht vermögend sind. Wie Hans Riffe von Lichtenau. Ein Vogt, der als hoher Beamter im Auftrag seines Landesherrn die Rechtsprechung übernimmt. Ihn kann Gutenberg überzeugen, als Investor und Geschäftspartner in sein Geschäft einzusteigen. Und zwar mit einer großen Summe. Im Jahr 1438 besiegeln Hans Riffe und Johannes Gutenberg die Vereinbarung zur Produktion von Wallfahrtsandenken mit einem Vertrag. Auf die Wallfahrt! Auf die Wallfahrt! Riffe bleibt nicht der einzige Geschäftspartner Gutenbergs. Bald schließen sich auch Andreas Tritzen und der Besitzer der Straßburger Papiermühle, Andreas Heilmann, dem Konsortium an. Gutenberg gründet mit seinen Teilhabern eine Finanzierungsgesellschaft. Sie legen dabei genau fest, wer wie viel vom Gewinn bekommt, den die Spiegel einbringen. Der Meister als derjenige, der die Idee hatte und über das Know-how verfügt, die Hälfte. Hans Riffe, der die größte Summe beigesteuert hat, ein Viertel. Und Andreas Tritzen und Andreas Heilmann je ein Achtel. Hans Riffe hat wenig Ahnung vom Handwerk. Deshalb kann er bei der Herstellung der Spiegel nicht helfen. Andreas Tritzen dagegen ist mittlerweile ein echter Profi in Sachen Metall. Unter den Anweisungen Gutenbergs tüfteln, gießen und experimentieren Dritzehn und Heilmann so lange, bis sie eine Technik raushaben, dank der sie mehr Spiegel herstellen können als irgendjemand sonst. Am Ende sind es geschätzte 32.000 Exemplare, die nur darauf warten, an Pilger verkauft zu werden. Die Wallfahrt kann kommen. Wir werden reich werden. Doch dann erreicht sie die schockierende Neuigkeit, dass in Aachen eine Pestepidemie ausgebrochen ist. Die Wallfahrt wird deshalb um ein Jahr auf 1440 verschoben. 12 Monate lang bleiben Gutenberg, Dritzehn, Heilmann und Riffe auf ihren Spiegeln sitzen. Andreas Dritzehn erlebt es nicht mehr, dass die Spiegel verkauft werden. Er stirbt im Jahr 1439. Ja, bitte? Meister Gutenberg? Wer bin ich? Sie wünschen? Nach seinem Tod stellt sich dessen Bruder Jörg bei Johannes Gutenberg vor. Er verlangt, zusammen mit seinem anderen Bruder Klaus als Mitgesellschafter aufgenommen zu werden. Doch Gutenberg denkt gar nicht daran, denn er hat längst schon mit seinen Teilhabern einen zweiten Vertrag abgeschlossen, in dem er ihnen zugesichert hat, sie in seine Aventure und Kunst einzuführen. Der verschlüsselte Ausdruck für die ersten Experimente in seiner Drucktechnik. Denn alle Forschungen, die nötig sind, um am Ende wirklich Bücher in hoher Auflage zu drucken, müssen unbedingt streng geheim bleiben. Und aus dem Grunde, und das wissen wir aus Dokumenten, die wir heute noch in Straßburg im Archiv einsehen können, hat man eine Geheimhaltungsklausel, so nennt man das auch bis in die Gegenwart bei solchen Verträgen, eingearbeitet, dass niemand, der beteiligt war, irgendetwas von diesen Experimenten weitergeben durfte. Und wir haben auch keinerlei Verletzung dieser Klausel in den umfangreichen Prozessakten, die wir aus der Straßburger Zeit kennen, festgestellt. Das heißt, er hat von selbst versucht, dieses geheim zu halten. Das ging bis dahin, dass es nicht genau beschrieben wurde, was wir denn dort jetzt experimentieren und fortsetzen. An einer Stelle spricht Gutenberg in einem Dokument von Aventur und Kunst. Das sagt erstmal gar nichts. Aventur kommt von Abenteuer. In der Zeit meint es aber eine wichtige, pfiffige, kaufmännische Unternehmung. Und Kunst kommt von Können und das wiederum kommt von Handwerk. In einem anderen Dokument steht das etwas klarere Wort vom Werk der Bücher. Aber auch Werk der Bücher konnte nicht sofort erkannt werden, um was es sich handelt. Das hätte auch ein Skriptorium, eine mittelalterliche Schreibwerkstatt, ähnlich benannt, wenn sie dort einen Stapel Bücher gehabt hätten. Das heißt, man hat mit Worten verschleiert, auch selbst bis in die Verträge. Schließlich gibt es noch keinen Patentschutz. Und das Wissen, das sich Gutenberg im Laufe der Jahre aneignet, ist pures Gold wert. Denn er lebt zu einer Zeit, in der Bücher noch von Hand abgeschrieben werden. Das dauert aber viel zu lange, denn die Nachfrage nach Bildung und Wissen ist enorm gestiegen, auch weil die geistige Elite in Europa, die Humanisten, sich dafür stark machen. Längst gibt es nicht nur in den Klöstern Schreibstuben, sondern auch in den Universitäten, die große Bibliotheken angelegt haben. Noch hat aber niemand entdeckt, wie sich Bücher schneller herstellen lassen. Bisher gibt es nur die Hochdrucktechnik des Holzschnittes, die seit kurzem vom anderen Ende der Welt nach Europa gekommen ist. Im Grenzbereich zwischen China, Korea und Japan wurde schon an der Wende vom 7. bis 8. nachchristlichen Jahrhundert damit experimentiert, Texte in eine Holzscheibe, in einen Holzstock hinein zu gravieren. Und man hat es eben so gemacht, wie man das vielleicht heute aus dem Linolschnitt oder aus dem Kartoffeldruck oder Verähnlichem kennt, dass man die Teile, die nicht drucken sollen, aushöhlt und die hochstehenden Teile einfärbt und abdruckt. Man hat aber jetzt nicht zum Vervielfältigen das Ganze gemacht, sondern um die Texte in Holzstöcken festzulegen und aufzubewahren. Erst später ist man darauf gekommen, dass man das Ganze einfärben kann, und zwar mit der Hand oder einem Handballen eingefärbt wurde, ein Blatt wurde draufgelegt und abgerieben. Diese Holzstöcke haben sich dann über die Seidenstraße verbreitet und sind innerhalb von 100-200 Jahren auch nach Mitteleuropa gekommen. Wir haben zum Beispiel Kenntnis, dass im 13. Jahrhundert schon Papiergeld, was von einem Holzstock abgezogen wurde, aus der Mongolei entwickelt und gegebenenfalls nach Europa gekommen ist. Im Jahr 1439 verklagen Jörg und Klaus Drizin Johannes Gutenberg. Wenn sie schon nicht ins Geschäft einsteigen dürfen, dann wollen sie wenigstens das Geld, das ihr Bruder Andreas investiert hat, zurück. Sie wissen nichts von der vertraglichen Vereinbarung, dass für den Fall, dass einer der Gesellschafter stirbt, sein Geld im Unternehmen bleibt. Erst nach 5 Jahren soll eine Summe von 100 Gulden an die Familie des Verstorbenen zurückgezahlt werden. So kommt es zum Prozess vor dem Großen Rat der Stadt Straßburg. Gutenberg steht also wieder einmal vor Gericht. Und durch diesen Prozess wissen die Gutenberg-Forscher heute, dass er bereits in Straßburg an seiner ganz großen Erfindung gearbeitet hat. Die Aussagen der Zeugen von damals sind nämlich niedergeschrieben worden. Einer von ihnen ist ein Goldschmied namens Hans Dünne. Er berichtet, dass ihm Gutenberg 100 Gulden bezahlt habe. Damit ich alles anfertigen kann, das zu dem Drucken gehöret. Auch der Straßburger Drechsler Konrad Saspach wird als Zeuge geladen. Und so erfahren die Anwesenden, dass er in Gutenbergs Auftrag und nach seinen Anweisungen eine hölzerne Presse gebaut hat. Für eine Sache, von der aber niemand erfahren darf. In den Gerichtsprotokollen ist zu lesen: Item, Konrad Saspach hat gesagt, dass vor einiger Zeit Andreas Heilmann zu ihm in die Krämergasse gekommen sei und zu ihm sagte: Lieber Konrad, du hast die Presse gemacht und weißt um die Sache. Geh hin, nimm die Stücke aus der Presse und zerleg sie, dass niemand weiß, was es ist. Aus der Presse und zerlege sie, dass niemand weiß, was es ist. Auch ein Spross aus Straßburgs mächtigster Wirtschaftsdynastie, der Familie von Säckingen, tritt als Zeuge auf. Er, Hans Friedel von Säckingen, hat Gutenberg mindestens 2-mal Kredite in beträchtlicher Höhe gewährt. Säckingen ist mittlerweile ein wichtiger Investor und für die Finanzierung der Gutenbergschen Projekte zuständig. Gutenberg verfügt also über ausgezeichnete geschäftliche Verbindungen. Wie er es schafft, immer wieder hochrangige und finanzkräftige Geschäftspartner von seinen Ideen zu überzeugen, wissen wir nicht. Eines steht aber fest: Hans Friedel von Säckingen ist ein kluger Geschäftsmann, der begeistert in innovative Technologien investiert. Vor allem, wenn sie so vielversprechend sind wie die von Gutenberg. Am 12. Dezember 1439 fällt das Urteil des Rates zu Straßburg. Gutenberg muss nur 15 Gulden an die Brüder Drizin bezahlen. Damit ist der Fall erledigt. Geld, das der Tüftler leicht aufbringen kann, denn schon im Juli 1440 findet endlich die Wallfahrt nach Aachen statt. Alle Heilsspiegel werden nun aus dem Lager geholt und verkauft. Sie finden reißenden Absatz. Der Gewinn aus dem Verkauf ist ein Vermögen. Gutenberg kann jetzt seine Geschäftspartner auszahlen und hat ausreichend Mittel, die er in seine Forschung steckt. Im Jahr 1443 wird Gutenbergs Vermögen auf einer Steuerliste mit über 400 Gulden angegeben. Das ist so viel, dass er verpflichtet ist, die Hälfte der Unterhaltskosten für ein Streitross zu übernehmen, sollte es zu einem Krieg kommen. Und genau danach sieht es aus. Seit einiger Zeit machen plündernde Söldnertruppen das Elsass unsicher, die Armagnacken. Sie werden arme Gecken oder wegen ihrer Rohheit und Plünderungszüge auch Leuteschinder genannt. Es sind Soldaten, die während des über 100 Jahre langen Krieges gegen England, Frankreich gute Dienste geleistet haben, doch nun außer Kontrolle geraten. Sie weigern sich, ihre Waffen abzulegen. Um für den Fall einer Belagerung gewappnet zu sein, verstärkt die Stadt Straßburg im Elsass ihre Stadtmauern und legt beträchtliche Essensvorräte an. Dennoch fühlen sich die Bürger nicht mehr sicher. Immer mehr verlassen Straßburg. Auch Gutenberg beschließt, jetzt besser von hier zu verschwinden. Vorher hat er allerdings noch einiges zu erledigen. Da ist nicht nur die Druckerpresse, die zerlegt werden muss, sondern auch einige Gussformen, die er entweder mitnehmen oder vernichten muss. Nichts darf in falsche Hände geraten. Doch wo soll ich hin? Es muss ein Ort sein, wo alles verfügbar ist, was er an Materialien braucht, um sein Unternehmen weiterzuführen. Eine Handelsstadt. Er braucht Geschäftspartner, Kontakte. All das bietet ihm seine Heimatstadt Mainz, in die er nun zurückkehrt. Wie ausgereift seine Technik schon in Straßburg war, das weiß niemand. Es ist möglich, dass er hier vielleicht schon die ersten Seiten gedruckt hat. Wir haben allerdings aus der Straßburger Zeit kein einziges Blättchen, was übrig geblieben ist. Wir haben bis heute nichts gefunden. Insofern können wir davon ausgehen, dass die Entwicklungsphase in Straßburg war, während die Druckphase tatsächlich in Mainz war. Im Jahr 1448 taucht Gutenberg in seiner Heimatstadt Mainz wieder auf. Viele Jahre war er nicht mehr hier. Die Stadt hat sich kaum verändert. Nach wie vor überragt der Dom die windschiefen Häuser und Höfe der Stadt. Und auch die Goldschmiedewerkstätten seiner Kindheit entdeckt er wieder. Er wohnt wieder im Gutenberghof und richtet sich dort eine Werkstatt ein. Die Gussform dorthin. Und gebt Acht, dass die Holzteile nicht zerbrechen. Leider leben seine Geschwister nicht mehr. Else, seine Schwester, ist schon 1443 gestorben. Bruder Friele, 4 Jahre später. Aber er hat noch jede Menge Verwandte in Mainz. Wie den Cousin Arnold Geldhus, dem er am 17. Oktober 1448 einen Besuch abstattet. Mein lieber Henne, ich bin hoch erfreut, euch zu sehen. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite und ich hoffe, euch geht es wohl. Gutenberg ist nicht bei seinem Vetter, um zu plaudern, sondern um sich 150 Gulden von ihm zu borgen. Er verpflichtet sich, die Summe samt 5% Zinsen Geldhus in jährlichen Raten zurückzubezahlen. Darüber schließen die beiden einen Vertrag. Danke, Arnold. Du wirst es nicht bereuen. Gutenberg braucht das Geld, um endlich auszuprobieren, ob seine Technik jetzt ausgereift genug ist, tatsächlich Bücher schneller und in großer Stückzahl zu produzieren. Noch sind seine Vorarbeiten nicht vollständig abgeschlossen. Er will erst dann mit seiner Erfindung auf den Markt, wenn sie perfekt funktioniert. Er hat auch schon eine Idee, was er alles drucken wird, wenn es einmal soweit ist. Es sollen nicht nur die beliebten Kalenderblätter sein, sondern eine Grammatik wäre gut. Damit die Schüler endlich aus einem Schulbuch lernen können. Ablassbriefe wären prima. Denn davon verkauft die Kirche Unmengen an die Gläubigen. Mit dem Versprechen, dass sie sich damit von ihren Sünden reinwaschen können. Die Kirche wäre ein guter Kunde. Und seit einiger Zeit hat Gutenberg ein gigantisches Projekt im Sinn. Es lässt ihn nicht mehr ruhig schlafen. Er will das Buch aller Bücher drucken. Die Bibel. Und zwar von so erlesener Schönheit, dass sie das handgeschriebene Exemplar im Mainzer Dom an Perfektion noch übertrifft. Doch um so ein Projekt vorzubereiten, braucht er mehr Geld als die 150 Gulden seines Vetters. Und er braucht auch größere Räume. Der Platz in seiner Werkstatt im Gutenberghof wird nicht ausreichen. Er wird mehrere Druckerpressen benötigen, Unmengen an Papier und Pergament, viele Setzkästen für sehr viele Lettern, außerdem erheblich mehr Personal. Schließlich hat er vor, ein Werk zu drucken, das über 1000 Seiten haben wird. Er braucht also einen reichen Geschäftspartner, einen, der bereit ist, viel Geld in sein Projekt zu stecken. Sehr viel Geld. Gutenberg wendet sich 1449 an einen der reichsten Bürger in Mainz, Johannes Fust. Genau wie es in Straßburg Hans Friedel von Säckingen war, so ist auch Fust bereit, Gutenbergs Geschäftspartner zu werden. Er leiht ihm 800 Gulden für seine Entwicklungskosten. Nach heutiger Währung 1 Million Euro. Ein Vermögen, mit dem sich Gutenberg nun im Humbrechthof eine neue Werkstatt einrichtet. 4 Jahre später schießt Fust noch einmal 800 Gulden nach. Warum dauert es so lange, bis Johannes Gutenberg soweit ist, seine erste Seite zu drucken? Jetzt hat er schon 14 Jahre in Straßburg experimentiert und ist immer noch nicht so weit. Um das zu verstehen, müssen wir uns Gutenbergs Erfindung genauer ansehen. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial. Professor Stefan Füssel. Die Grundidee liegt darin, dass man die Texte nicht auf einmal irgendwo einritzt, sondern sie werden in die kleinsten Bestandteile, natürlich die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabetes, aufgeteilt. Und wenn man diese Einzellettern immer wieder neu ordnet, bekommt man ja doch wie beim Scrabble immer wieder neue Worte, neue Zeilen. Und musste nun vorher der Text in Holz geschnitten werden, so wurden jetzt nur die 26 Groß- und die 26 Kleinbuchstaben einzeln hergestellt, dazu einige Satzzeichen und Sonderzeichen, und das auf eine besonders pfiffige Art und Weise. Zunächst wurde auf der Spitze eines Stahlstabes, also ein hartes Material, der Buchstabe eingraviert, und zwar seitenverkehrt, dass, wenn man ihn abdruckt, er seitenrichtig ist. Aber nun wurde nicht direkt davon jetzt schon abgedruckt, weil dann müsste man ja jeden einzelnen Buchstaben wieder eingravieren. Jetzt kommt das Gussverfahren hinzu. Dieser Stahlstab, den wir Patrize nennen, von lateinisch pater, Vater, wurde mit einem Hammer in ein weiches Material, nämlich Kupfer, eingeschlagen. Und dann entstand dort jetzt wieder ein seitenrichtiger, vertiefter Abdruck des Buchstabens, den man Matrize nannte, von lateinisch mater, die Mutter, die dann immer wieder zur Vervielfältigung zur Verfügung stand, diese Matrize. Sie war nämlich die Gussform, die in ein eigenes Instrument, also man könnte sagen in eine eigene Erfindung, in ein Handgießinstrument, einjustiert wurde. Wenn nämlich jetzt das Gussmaterial, auch die nächste Erfindung, die sich aus etwa 80% Blei, Anteile von Zinn und Antimon und noch einigen Spurenelementen dort ganz heiß eingefüllt wurde, entstand eine Bleiletter, genau wie wir es ursprünglich in dem Stahlstab hatten, mit einem erhabenen und wiederum seitenverkehrten Buchstaben. Und das war nun die immer wieder reproduzierbare Doublette der Matrize. Theoretisch konnte eine unbegrenzte Anzahl völlig gleichmäßiger und gleichförmiger Typen hergestellt werden. Lauter einzelne Buchstaben entstehen auf diese Art und Weise. Jeder einzelne aus einem Gemisch aus Blei, Zinn, Antimon und einer Spur Kupfer. Eine Legierung, die sehr schnell erkaltet. Damit lassen sich in kurzer Zeit sehr viele Lettern produzieren. Damit alle Buchstaben die gleiche Länge haben, ist im Handgießinstrument eine Markierung eingearbeitet. So wissen die Drucker genau, an welcher Stelle sie den Metallstift mit dem Buchstaben an der Spitze abschlagen müssen, damit später beim Druck nicht einer herausragt und beispielsweise nur gedruckte Bs zu sehen sind. Zum Drucken braucht es selbstverständlich mehr als nur die Buchstaben. Eine ganze Kette von perfekt aufeinander abgestimmten Arbeitsläufen greift nun ineinander. Und diese Buchstaben wurden dann in Setzkästen abgelegt, aber nicht nach dem Alphabet, weil das völlig unpraktisch gewesen wäre, sondern die häufigst gebrauchten Lettern lagen genau in der Mitte, direkt vor der Hand des Setzers. Und wenn er dann diese einzelnen Buchstaben herausgenommen hat, wurden sie in einem zunächst Holz-, später Metallhaken, den der Drucker Winkelhaken nennt, zu einer Zeile zusammengetragen und ausgeschlossen. Ausgeschlossen heißt, dass die Abstände innerhalb des Wortes und die Abstände innerhalb der Zeile, also immer gleichmäßig war. Ein guter Satz zeichnet sich eben dadurch aus, dass die einzelnen Zeilen völlig gleichmäßig in den Abständen dann doch sind. Und wenn wir die Zeile gesetzt haben, dann addieren wir die unterschiedlichen Zeilen auf einem Holzbrett zu einer ganzen Seite oder zu einer Spalte. Und diese ganze Seite dann, die wird mit wiederum einer neuen Erfindung, nämlich mit einem halbkugelförmigen Lederballen eingefärbt und dann in die hölzerne Druckpresse gelegt. Die perfekte Legierung der Lettern, das Handgießinstrument, Die Zusammensetzung der Druckerschwärze aus Lacken, Ölen, Harzen gemischt mit Lampenruß, Pech und Firnis für die beste Deckkraft. All dies hat Johannes Gutenberg in jahrzehntelanger Forschungsarbeit entwickelt. Genau wie den Kniff, das Papier leicht anzufeuchten, bevor es mit vier kleinen Nägeln, den sogenannten Punkturen, in den Rahmen der Presse eingespannt und in die hölzerne Druckerpresse geschoben wird. Gutenbergs nächste Erfindung? Das war eine Spindelpresse, bei der der Rahmen mit dem Papier über den darunterliegenden Satz zunächst gefahren wurde und dann mit einem ganz kräftigen Druck auf die Spindel den eingefärbten Satz auf das Papier drückte. Und war dann die eine Seite bedruckt, hat man das Blatt aufgehängt, mehrere Stunden, um es zu trocknen. Und wenn es trocken war erst, hat man das Blatt umgedreht. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die vier kleinen Löchelchen haben, weil genau in diese exakt vier kleinen Nägelchen das Blatt wieder eingespannt wurde und auf diese Art und Weise die Rückseite exakt auf die Vorderseite gekommen ist. 1450 ist es endlich soweit. Der Moment ist gekommen, in dem die erste Seite nach Gutenbergs neuer Technik gedruckt werden soll. Ist alles vorbereitet? Ja, Meister. Die Bleilettern liegen ordentlich einsortiert in den Setzkästen. Die Druckerschwärze ist angerührt. Für den Anfang soll ein einfacher Text reichen. Vielleicht ein Kalenderblatt oder ein Ablassbrief. Also einer von diesen Zetteln, den die Kirche an Gläubige abgibt, die sich damit von ihren Sünden freikaufen und der Kirche damit ihren Kreuzzug gegen die vordringenden türkischen Heere finanzieren hilft. Im Grunde ein einfaches Formblatt, das die Gläubigen nur noch unterschreiben müssen. Auf jeden Fall erst einmal nur ein Einblattdruck, noch nichts Gewagtes. Es herrscht atemlose Spannung in der Werkstatt, als der Setzer die ersten Buchstaben aus dem Setzkasten nimmt und beginnt, sie im Winkelhaken gleichmäßig zu einer Zeile zusammenzusetzen. Johannes Gutenberg verfolgt jede Handbewegung ganz genau. Alles muss so exakt durchgeführt werden, wie vorher besprochen. Sehr gut. Nicht nur der Lehrling, sondern auch Gutenbergs Meisterschüler Peter Schöffer weiß genau, was jetzt zu tun ist. Er legt die fertigen Zeilen auf einem Holzbrett, dem Setzschiff, zu einer ganzen Seite zusammen. So entsteht langsam der Satzspiegel, den Schöffer noch fixieren muss, damit nichts verrutscht. Sorgsam überprüft er, ob die Abstände zwischen den Zeilen, der Durchschuss, ganz gleichmäßig gelungen ist. Nein, da ist eine Zeile, die ich regulieren muss. Sie haben ein großes Ziel. Der Satz muss perfekt sein, sonst wird der Druck kein Erfolg. So, jetzt passt es. Als nächstes nimmt Schöffer den halbkugelförmigen Lederballen zur Hand, färbt den Satz mit der Druckerschwärze ein und legt ihn in die Presse. Fehlt nur noch das Papier, das ganz leicht angefeuchtet in den Deckel der hölzernen Presse eingespannt wird. Gutenberg persönlich schiebt den kompletten Satz mitsamt dem Papier im Deckel in die Presse. Jetzt bewegt er den Druckbengel, den Hebel der Presse, und drückt damit die Druckplatte auf das Papier. Gutenberg nimmt die Seite aus der Presse. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Er ist mit dem Resultat zufrieden. Es funktioniert. Meine Erfindung funktioniert! Nach jahrelangen Experimenten hat er sein Ziel erreicht. Er ist in der Lage zu drucken. Der Siegeszug des Buches kann beginnen. Die ersten Drucke, die Gutenbergs Werkstatt verlassen, sind Kleindrucke. Kalenderblätter, Ablassbriefe und eine lateinische Grammatik. Allesamt Verkaufsschlager, mit denen Gutenberg sein großes Projekt finanziert. Den Druck der Bibel. Die Zeit nannte das Brotartikel, also Artikel, mit denen man wirklich sein Alltagsbrot verdienen konnte, gedruckt wurden, weil die Bibel über 3 Jahre brauchte. Und in der Zeit musste eine große Werkstatt mit bis zu 10 Personen bezahlt und unterhalten werden. Und so hat er die erste lateinische Grammatik, die es überhaupt gibt, eine Ars Minor, also eine kleine Grammatik, von einem Grammatiker aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert namens Aelius Donatus gedruckt. Man nennt diese Drucke bis heute Donate. Wir kennen nur aus Resten, die wir gefunden haben, Fragmente, Hinweise auf bis zu 16 unterschiedliche Ausgaben dieses 16-seitigen Drucks. Das heißt, ganz offensichtlich haben die Lehrer und die Schüler das dieser Presse quasi aus der Hand gerissen. Die Nachricht spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Berittene Boten eilen von der Pariser Universität der Sorbonne nach Mainz, um mit eigenen Augen die ersten Exemplare der lateinischen Grammatik zu sehen. Sie bestellen aber Hunderte davon für die Studenten. Und nicht nur die Universitäten und Schulen interessieren sich für Gutenbergs revolutionäre Technik, sondern auch die Kirche in Rom. Sie ordert Ablassbriefe in schwindelerregender Zahl. Was? So viele? Die Kirche in Rom hat diese Ablässe herausgegeben und wir wissen durch die Öffnung der Geheimarchive des Vatikans in den 1990er Jahren durch Kardinal Ratzinger, den späteren Papst Benedikt, sämtliche Auflagenziffern aus der Zeit. Das heißt, wir wissen, dass diese Ablassbriefe gerade dann in der Druckzeit in Auflagen von 1.000 Exemplaren, 3.000 Exemplaren, 20.000 Exemplaren in einem Extremfalle aus der Wallfahrt nach Santiago de Compostela etwa in der Größenordnung von 190.000 Exemplaren herausgegeben wurden. Und wenn wir jetzt mal als Druckhistoriker das Ganze sehen, dann war das ein Massengeschäft erster Ordnung, weil hier musste nur ein Formblatt, es musste nur ein Text einmal auf einer Seite gesetzt werden. Und dann hat man diesen Satz mit dem Pressbengel, dem Zug an der Spindelpresse, nur 1.000 Mal bewegen müssen und man hatte ein gutes Geschäft gemacht. Und vielleicht kann man jetzt auch sehen, dass dieser Aspekt der Massenkommunikation tatsächlich etwas ist, was mit dem frühen Buchdruck verbunden ist. Während Donate und Ablassbriefe Geld in die Kasse spülen, verschlingt der Druck der Bibel Unsummen. 180 Exemplare will Gutenberg drucken. 140 auf Papier, 40 auf Pergament. Jede Bibel wird 1276 großformatige Seiten dick sein. Dafür braucht er eine Menge Papier aus dem Piemont, die heute von 6000 Lämmern, sowie kostbare Farben und Lacke. Jede Bibel soll genauso prächtig aussehen wie die Vulgata. Das ist das handschriftliche Original, an dem Johannes Gutenberg sich orientiert. Es ist der Bestseller seiner Zeit, die lateinische Bibelübersetzung des heiligen Hieronymus, die Vulgata. Für den Druck der Bibel kann er natürlich nicht die gleiche Schrifttype verwenden, die er für die Donate und Kalenderdrucke entwickelt hat, seine Urtype. Nein, er muss größere Buchstaben fertigen, die auch im dunklen Altarraum gut lesbar sind. Die Lettern sollen am Ende genau das gleiche gewebeartige Schriftbild der Missaltype ergeben, in der die Vulgata geschrieben ist. Und so macht er sich an die Arbeit und entwickelt eine Type, die später als B42-Type bekannt wird. Als Vorlage dafür dient ihm ein handgeschriebenes Exemplar der sündhaft teuren Bibel, aus der er nun die einzelnen Buchstaben kopiert. Es dauert 6 Monate, bis allein die 60.000 Typen gegossen sind, die als Vorlage für die Abertausenden von Lettern dienen, die für die Herstellung der Bibel nötig sind. Gut, und jetzt die Sätze ans Werk. Die Setzer arbeiten zu 6. und brauchen dennoch 2 Jahre, bis die Kolumnenaufteilung und der Blocksatz für alle 180 Bibeln steht. So entstehen auf jeder Seite der großformatigen Bibel 2 gleichlange Spalten von jeweils 42 Zeilen. Daher wird die Gutenberg-Bibel später auch kurz B42 genannt. Sehr gut, sehr gut. An den Druck? Nun ist die Zeit der Drucker gekommen. Es sind 12 Männer, die jeweils zu zweit eine Presse bedienen. 2 Jahre haben sie zu tun, bis alle Bibelseiten gedruckt sind. Doch noch ist das Werk nicht vollendet. Anfangs experimentiert Gutenberg, wie sich auch die Initialen, die Großbuchstaben am Anfang eines Satzes, farbig drucken lassen. Doch das erweist sich als sehr schwierig. Da kommt ihm eine Idee. Gut. Warum nicht den Käufer nach seinem ureigenen Geschmack entscheiden lassen, wie seine Bibel ausgestaltet werden soll? Fortan spart er beim Druck die Initialen aus und lässt anschließend nach den jeweiligen Wünschen seiner Kunden die Anfangsbuchstaben, bei einigen Exemplaren sogar mehrere Zeilen zu Beginn eines Kapitels, sowie die Ränder in kunstvoller Handarbeit ausgestalten. Diese Arbeit übernehmen ganz traditionell die Rubrikatoren und Illuminatoren der mittelalterlichen Schreibstuben. Sie schaffen lauter Kunstwerke mit farbenprächtigem Rankenwerk, Illustrationen von Bibelszenen und rot leuchtenden Anfangsbuchstaben. So wird jede der Gutenberg-Bibeln ein Unikat, ein Einzelstück, ein Kunstwerk für sich. Es dauert über 3 Jahre, bis die 180 Bibeln gedruckt, ausgemalt und gebunden sind. 1454 erscheint die Auflage mit einem sensationellen Erfolg. Alle Exemplare sind schon vor der Fertigstellung verkauft. Die Nachricht, dass es möglich ist, ein Kunstwerk von solcher Präzision zu drucken, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Was erstaunlich ist in einer Zeit, in der es weder Zeitungen noch andere Medien gibt. Dafür gibt es aber bereits die Frankfurter Messe, die Johannes Gutenberg im Oktober 1454 besucht und dort einen Mann in entscheidender Position trifft. Das war kein geringer als Ennea Silvio Piccolomini, ein italienischer Humanist, der im Auftrag des Kaisers unterwegs war. Und der schreibt einem Freund, wiederum auch einer hoch angesehenen Persönlichkeit, Kardinal Carvajal aus Spanien: Du glaubst es kaum, ich habe hier Bogen, genauso gut wie von der Handschrift hergestellt gesehen, eigentlich sogar noch besser, denn du könntest diese Seiten auch ohne deine Brille lesen. Das ist ein Vorläufer der Brille. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dieses ist tatsächlich einer der führenden Kirchenvertreter, der immer schon davon ausgegangen ist, dass das christliche Hauptwerk überall auf der Welt, und zwar in derselben Qualität, verbreitet werden sollte. Das war tatsächlich der Durchbruch. Die Gutenberg-Bibel ist von so erlesener Schönheit und Perfektion, dass sie viele Jahrhunderte später von den Vereinten Nationen zum Weltdokumentenerbe ernannt wird. Von den 180 Exemplaren sind heute noch 49 erhalten. Aufbewahrt in den bedeutendsten Bibliotheken der Welt. Die weltweit schönste Ausgabe liegt in der Universitätsbibliothek der Stadt Göttingen. Im Jahre 1454 ist Johannes Gutenberg auf dem Höhepunkt seines Erfolges angekommen. All die Tage und Nächte, die er in den letzten Jahrzehnten gegrübelt, gezeichnet, experimentiert und entwickelt hat, haben sich gelohnt. Jetzt, als alter Mann von 54 Jahren, hat er es geschafft. Zu seinem Kundenkreis gehören die Kirche und die Universitäten, die wichtigsten Auftraggeber seiner Zeit. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Doch ausgerechnet jetzt, wo die Produktion der Bibeln abgeschlossen ist, spielt Johannes Fust verrückt und will die Partnerschaft mit ihm auflösen. Die Nachricht trifft Gutenberg wie ein Schlag. Dabei hat der Streit relativ harmlos begonnen. Fust will das Geld, das er ihm geliehen hat, also 2x800 Gulden plus Zinsen, zurück. Eigentlich kein Problem, denn sobald die Bibeln verkauft sind, wird er, Gutenberg, in der Lage sein, das Darlehen an Fust zurückzuzahlen. Doch dann kann sich Fust plötzlich nicht mehr an bestimmte Vereinbarungen erinnern, die er doch wirklich ausführlich mit ihm besprochen hat. Es kommt zum Streit. Obwohl sich Gutenberg verpflichtet hat, Zinsen zu bezahlen, hat er mir noch keine entrichtet. Fust hat gesagt, er verlange nicht von mir, dass ich Zinsen gebe, gleichwohl es im Vertrag steht. Der Streit eskaliert und soll nun hier in Mainz vor dem erzbischöflichen Gericht geklärt werden. Gutenberg und Fust erscheinen selbst nicht vor Gericht. Bei den Verhandlungen lassen sich die Kontrahenten von Mitarbeitern aus der Werkstatt vertreten. Am Ende des Prozesses gibt es kein Urteil, sondern einen Vergleich. Das erzbischöfliche Gericht gibt sowohl Gutenberg als auch Fust Recht. Gutenberg ist damit verpflichtet, seinem Ex-Geschäftspartner die ersten 800 Gulden samt Zinsen vollständig zurückzubezahlen, die zweiten 800 Gulden allerdings nur abzüglich der eigenen Aufwendungen für die Verpflegung der Mitarbeiter. Gutenberg und Fust gehen von jetzt an getrennte Wege. Gutenberg muss aus der gemeinsamen Werkstatt ausziehen. Er verliert nicht alles, wird aber von nun an nie wieder ein so kostbares Buch drucken können wie die Bibel. Sicher, er kann sich eine eigene Werkstatt einrichten. Aber es wird nie mehr werden wie früher. Das ist ihm klar, denn mit der Rückzahlung des Darlehens an Fust verfügt er nicht mehr über die Mittel. Und mit Fust hat er auch seinen wichtigsten Investor in Mainz auf immer verloren. Wie soll es jetzt nur weitergehen? Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch. Immerhin hat er Peter Schöffer an seiner Seite, seinen Chefentwickler. Ein hochgebildeter Mann, der in Paris an der Sorbonne studiert hat. Seit Jahren ist Peter Schöffer sein Meisterschüler, begabt wie kein zweiter. Ich könnte ihn zum Partner machen. Zusammen mit diesem hochtalentierten Mann lässt sich bestimmt etwas aufbauen. Fust war ja eher Geschäftsmann. Vom Drucken versteht er nichts. Doch dieser Traum zerplatzt. Peter Schöffer heiratet nicht nur Fusts Tochter Christina, sondern gründet mit seinem Schwiegervater auch eine eigene Offizin. Die Fust-Schöffersche Druckerei. Nach der Eröffnung der neuen Werkstatt von Fust und Schöffer soll Gutenberg gesehen worden sein, wie er in sich versunken ein letztes Mal die Hausmauer seiner früheren Werkstatt berührt. Ab jetzt werden andere fortführen, was als sein Werk begann. Ein trauriger Moment. Johannes Fust hat mit Peter Schöffer eine gemeinsame Offizin gegründet und sie haben nur 2 Jahre später ein ganz herausragendes Werk, nämlich den sogenannten Mainzer Psalter herausgegeben, wiederum in einer extra dafür neu geschaffenen Type. Und dazu noch mit weiteren technischen Verbesserungen. Es wurden jetzt nämlich zum Beispiel die Initialen, die Großbuchstaben, bereits als Metalltypen mitgegossen, und zwar zweifarbig, sodass jetzt die Handarbeit der Illuminatoren bei diesem Exemplar weitgehend überflüssig waren. Das heißt, diese Werkstatt setzte jetzt schon auf eine hohe weitere Druckqualität. Im Schlusstext des Mainzer Psalters taucht 1457 zum ersten Mal auch das Signet von Fust und Schöffer auf. Damit ist eindeutig klar, dass der Druck aus ihrer Offizin stammt. Gutenberg selbst verzichtet zeit seines Lebens darauf, seinen Namen unter seine Werke zu setzen. Vermutlich eine Folge dessen, dass er jahrzehntelang ein Geheimnis aus seiner Forschung machen musste. Doch wie lässt es sich dann eindeutig feststellen, welche Drucke tatsächlich aus seiner Werkstatt stammen, die er sich nach der Trennung von Fust und Schöffer einrichtet? Er, der Erfinder und Geschäftsmann, gibt nämlich keineswegs frustriert auf. Dafür brennt er viel zu sehr für sein Lebenswerk. Nein, selbst mit seinen bescheideneren Mitteln beginnt er bald wieder zu drucken. Und er hat schon ein Projekt im Sinn, das er zusammen mit seinem neuen Geschäftspartner Konrad Humery bald auf den Markt bringen will, das Katholikon. Ein lateinisches Wörterbuch. Dafür entwickelt er neue Typen, die sogenannte Gotico Antica, eine Schrift, die sich im Laufe der Jahrhunderte zur Times New Roman entwickelt. Und genau diese Schrifttypen sind später der Schlüssel für die Forschung, ganz genau erkennen zu können, welche Bücher aus Gutenbergs Werkstatt stammen und welche nicht. Und wir können feststellen, dass es aber eine Werkstatt von Johannes Gutenberg weitergegeben hat, in der solche Kleindrucke weiter erschienen sind, namentlich wieder die Donate, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Entwicklung einer neuen Type, einer sogenannten Gotico Antiqua, in der dann nämlich ein großes Bibellexikon im Jahre 1460 hergestellt wurde, das wir heute Gutenberg zuschreiben. Weil die Werkstatt von Fust und Schöffer eine andere Gotico-Antiqua verwendete. Im Jahr 1460 erscheint das Katholikon. Gutenberg ist jetzt 60 Jahre alt. Ein alter Mann, der zwar noch jeden Tag in der Werkstatt verbringt, sich aber aus dem gesellschaftlichen Leben weitgehend zurückgezogen hat. Er steht nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit. Fust und Schöffer sind diejenigen, die jetzt in aller Munde sind. Was soll's? Ich werde in aller Ruhe weiter tüfteln, entwickeln und mein Lebenswerk voranbringen. Nur 2 Jahre später ist es vorbei mit der Ruhe. Adolf von Nassau greift die Stadt an. Der vom Papst abgesetzte Erzbischof will mit Gewalt seinen Platz zurückerobern. Am 28. Oktober 1462 richten seine Truppen in Mainz ein furchtbares Blutbad an. Wer nicht auf der Seite von Nassau steht, sondern auf der seines Gegenspielers Dieter von Isenburg, wird niedergemetzelt. Adolf von Nassau geht als Sieger aus der Mainzer Stiftsfehde hervor. Mit dem Segen des Papstes wird er der neue Erzbischof von Mainz, der als erstes alle seine Gegner aus der Stadt verbannt. Dazu gehören die meisten Mainzer, auch Johannes Gutenberg. Wieder muss er die Stadt verlassen, wie schon so oft in seiner Kindheit. Wieder verliert er die Werkstatt, seine Existenz. Und wieder findet er Zuflucht in seinem altvertrauten Exil, dem Haus seiner Mutter, das nach all den Jahren immer noch steht. Doch was soll er hier in Eltville tun? Es ist sinnlos, sich noch einmal eine Werkstatt einzurichten. Dazu ist er schon zu alt und es fehlen ihm die Mittel. Dennoch findet er eine äußerst befriedigende Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Er ist nämlich nicht der einzige Mainzer, der hier im Exil lebt. Auch die Brüder Nikolaus und Heinrich Bechtermünze haben sich in Eltville niedergelassen und eine Druckerwerkstatt eingerichtet, in die Gutenberg zwar nicht als Partner einsteigt, aber als Berater. Um die nötigen Aufträge müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ihr bester Kunde residiert direkt vor Ort. Es ist der neue Erzbischof, der Gutenberg über all die Jahre seines Schaffens ganz genau beobachtet hat. Er weiß, welches Genie sich hier direkt unter seinen Augen verbirgt. Am 17. Januar 1465 stellt Adolf von Nassau in der kurfürstlichen Burg zu Eltville die Urkunde aus, mit der er Gutenberg begnadigt und ihn zum Hofedelmann ernennt. Damit erhält Gutenberg nicht nur eine Rente auf Lebenszeit, sondern auch ausreichend Korn und Wein. Und ihm wird die kostbare Kleidung der Edelleute des nassauischen Hofes gestellt, die er fortan trägt. Gutenberg darf nun nach Mainz zurückkehren. Er bezieht den Algesheimer Hof in der Altstadt, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft seines Geburtshauses, dem Gutenberghof. Es ist ein sorgenfreies Leben, das er nun führt. Leider ist es ihm nur kurz vergönnt, es zu genießen. Schon 3 Jahre später, am 3. Februar 1468, stirbt er. Wie alle Mitglieder seiner Familie wird er in der Franziskanerkirche zu Mainz beigesetzt. Anno Domini 1468, auf St. Blasiustag, starb der ehrsame Meister Henne Gänsfleisch, dem Gott Gnade. Adolf von Nassau ist der Einzige, der Gutenbergs Leistungen schon zu seinen Lebzeiten anerkennt. Man kann auf der Auszeichnung als Hofmann des Mainzer Erzbischofes schließen, dass er für sein Lebenswerk geehrt wurde, und zwar für ein Lebenswerk, was sich zu diesem Zeitpunkt bereits quer durch Europa weiterverbreitet hatte. Die Buchdruckerkunst gab es schon in Bamberg, sie gab es dann in Straßburg, sie gab es zu seinen Lebzeiten schon in Italien, im Kloster Santa Scholastica in Subiaco, etwa 80 Kilometer östlich von Rom, aber auch in Rom selbst. Und wir wissen ja auch, wie die Kurie mit hohen Vertretern diese neue Kunst zur Rettung sozusagen des Glaubens als eine Sancta Ars, als eine heilige Kunst beschrieben hat. Wir können daraus sicherlich schließen, dass Gutenberg seinen Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in Mainz in diesen letzten Jahren hatte, dass er nicht verarmt und vergrämt, sondern als gesellschaftlich hoch angesehen, als Hofmann des Kurfürsten am 3. Februar 1468 verstorben ist. Die Verbreitung des Buches lässt sich nicht mehr aufhalten. Es ist Gutenbergs Technik, die sich weltweit durchsetzt und bis zur Industrialisierung und der Einführung des Offset-Druckes die gängige Methode bleibt. Auch wenn im holländischen Haarlem lange Zeit ein anderer als Erfinder des Buchdrucks gefeiert wurde, Laurens Jansszoon Koster. Einer Legende nach soll Koster, der circa 30 Jahre älter war als Gutenberg, für seine Enkelkinder Holzbuchstaben geschnitzt haben. Dabei sei ihm die Idee gekommen, dass sich damit nicht nur Spielzeug, sondern auch Drucke herstellen lassen. Dann sei ein Johannes Gutenberg bei ihm in die Lehre gegangen und habe alle Buchstaben geklaut. Mittlerweile ist eindeutig bewiesen, dass an der Legende nichts dran ist. Koster hat mit Holzschnitten experimentiert und gedruckt, nicht mit der Technik Gutenbergs. Diese Geschichte zeigt aber, dass im 15. Jahrhundert nicht nur Gutenberg dem Geheimnis des Druckens auf der Spur ist. Doch am Ende ist es Johannes Gutenberg, der die entscheidende Technologie entwickelt, Bücher in großer Auflage zu drucken und damit das Medienzeitalter einläutet. Mit dem Buchdruck verändert sich die Weltgeschichte rasant. Er setzt etwas in Gang, das nicht mehr aufzuhalten ist. Wissen und Bildung werden nicht länger hinter Klostermauern eingeschlossen, sondern sind für alle Menschen zugänglich. Damit ist der Weg für den gesellschaftlichen Fortschritt geebnet. Hätte es den Buchdruck nicht gegeben, wäre auch die Reformation, der Beginn der Neuzeit wenige Jahrzehnte später, nie zu einer Massenbewegung geworden. Ohne diese Erfindung hätte auch 1650 nicht die erste Zeitung in Leipzig erscheinen können. Und die Alphabetisierung in Deutschland hätte nicht ihren Anfang nehmen können. Eine amerikanische Kollegin, Elizabeth Eisenstein, hat es ganz wunderbar zusammengefasst in dem Wort »The printing press as an agent of change«. Also die Druckerpresse ist tatsächlich der Motor der Entwicklung, dass wir eine Bildungsrevolution und damit auch einen gesellschaftlichen Fortschritt zu verzeichnen haben in den letzten 500 Jahren. Und daraus wurde dann in dem Gutenberg-Jahr 2000, als man eben den Geburtstag von Johannes Gutenberg im Jahr 1400 feierte, weltweit, Gutenberg zu einem Man of the Millennium erkoren. 1997 steht der Buchdruck auf Platz 1 der Rangliste der wichtigsten Erfindungen. Noch vor dem Computer und der Dampfmaschine. Das amerikanische Magazin Time Life wählt den Buchdruck zur bedeutendsten Erfindung des zweiten Jahrtausends. Mittlerweile ist Gutenbergs Technologie veraltet. Durch die digitale Revolution lassen sich Informationen und Texte jederzeit und überall auf der Welt per Computer oder Smartphone abrufen. Wie lange es noch gedruckte Bücher gibt, weiß niemand. Jeder kann eigene Texte verfassen und weitergeben, ohne sie drucken zu müssen. Vielleicht brauchen wir irgendwann einmal gar kein Papier mehr. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es so leicht, miteinander in Kontakt zu treten. Egal ob per SMS oder über soziale Medien wie Twitter, Facebook und Co. Auch das ist eine Entwicklung, an deren Anfang Johannes Gutenberg steht, der Vater der Massenkommunikation, der ein genialer Erfinder, kluger Geschäftsmann und unermüdlicher Tüftler war. Dass er mit der Erfindung seines Buchdrucks Mediengeschichte schreiben wird, hat er sich zu seinen Lebzeiten ganz bestimmt nicht träumen lassen. Aber er hat sich seinen Ruhm verdient. Denn so, wie der Dichter Georg Christoph Lichtenberg schrieb, steht eines fest. Mehr als das Blei in den Kugeln hat das Blei in den Setzkästen die Welt verändert. Auf Wiederhören bei Audible.